Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Us desitjo des de Ràdio Contrabanda, Nimensland, una ràdio lliure, un feliç i venturós, molt bon any 2025. Barcelona, Fun City, die Straßen der Stadt sind heute sauber gefegt. Bis auf kleine Trupps von Wintertouristen aus Asien ist es ruhig und leer. Geschäfte haben geschlossen. Es ist der Tag der Reyes, der Heiligen Drei Könige, ein Feiertag. Heute erhalten die Kinder, so will es die Tradition, ihre Geschenke, welche die drei Könige in der Nacht zuvor gebracht haben. Gestern Abend gab es in Barcelona die alljährliche Cabalgata, den Festumzug. 750.000 Menschen waren in den Straßen, ein neuer Rekord, wie in so vielen anderen Dingen auch. Sie waren da, um den heiligen drei Männern aus dem Morgenlande zuzujubeln, vor allem die Kinder. Der Umzug ist, wie das Rathaus sich selbst lobt, am nächsten Tag, in der Presse wird das genau alles mit Zahlen belegt, dieses Jahr so divers, inklusiv und nachhaltig wie noch nie. Energiesparend, antirassistisch und es sind viele Minderheiten vertreten. Die Nacht der Reyes hat ihren Zauber genau hier, bei den Kindern und der Magie des Schenkens und der Neugeburt, der christlichen Tradition, des Anbrechens einer neuen Ära. Der Erlöser ist da, jawohl, Jesus. Jahresbeginn, ein neues Jahr, das klingt schön wie ein Neubeginn. Die Karten werden aber nicht neu gemischt und verteilt, sondern das Spiel ist abgekartet. Im Grunde beginnt nichts neu. Das Einzige, was wir tun können, ist es zu versuchen, diese unheilvolle Spirale aus Klimakatastrophen, Kriegen, Seuchen, sozialer Verelendung und menschlicher Verrohung zu stoppen. Womit? Ja, mit guter Erziehung, Aufklärung, der Verbreitung von faktenbasierten Informationen und Kultur. Viel Literatur, Kunst, Kino und bewusstseinsschaffende Radiosendungen. Wir von Contrabanda FM, dem freien, selbstfinanzierten und selbstverwalteten Radiosender in der Stadt Barcelona, wollen auch in diesem neuen Jahr 2025 dazu beitragen, dass unsere Hörerinnen und Hörer über gute, bessere, wahre Informationen verfügen können, abseits vom großen Medienrummel der staatlichen und privatkommerziellen Medien. Wir bieten kritische Blicke auf Welt, Gesellschaft, Wirtschaft und Politik, unabhängig und abgekoppelt vom offiziellen Diskurs der Massenpropaganda, wo ja bekanntlich im Moment die Geheimdienste in Kriegszeiten besonders und die Kriegsministerien und die Zentralkomitees der globalen Investmentfonds die Nachrichtentendenzen vorgeben. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer auch in diesem neuen Jahr Detlef Jaskatz. Willkommen! Kinder im Garten, und alle singen gleich. Neues Hemd, neue Namen, alles dreht sich im Kreis. Und du kannst nicht mehr schlafen. Das ist Heimweh, ich weiß. Geerbt ist der Garten und die Blumen stehen reich. Ein Kranz für die Toten, Großvaters Zeit. Ein Strauß für die Vase, das ist Heimweh, ich weiß. Der Kuckuck ruft Kuckuck, wie immer im Wald. Man wischt Blut in die Ecke, überall gleich. Und gestern und heute, das ist Heimweh, ich weiß. Schwenken durch den Darm unserer Zeit. Menschen sehen Menschen und Menschen und Menschen. Und du siehst dich im Spiegel. Singen alle gleich. Hilf Gott und Erbarm und Kummer und Leid. Beim Schlachtfeld werden fahren. Das ist Heimweh, ich weiß. Dass wir uns längst in einem dritten Weltkrieg befinden, ist vielen von uns mehr oder weniger klar oder unklar, je nach Bewusstseinslage und Informationen. In der Ukraine, im Nahen Osten, im Zentrum von Afrika und vielen anderen Weltgegenden tobt dieser dritte Weltkrieg bereits. Militärexperten sind besorgt über das globale Wettrüsten. Wer sich in der Materie auskennt, weiß, so nah dran waren wir noch nie. Das sagen Experten, Medienschaffende und Menschen, die mit dem Thema sehr viel zu tun haben. Studien zeigen, die Folgen einer nuklearen Auseinandersetzung wären noch schlimmer als befürchtet. Inzwischen kann die Menschheit eine Klimakatastrophe jederzeit eigenhändig auslösen. Es braucht dazu nur einen Knopfdruck. Ein Atomkrieg würde eine Eiszeit nach sich ziehen, die weitaus schlimmer wäre, wie der Ausbruch des Vulkans Tambora auf der indonesischen Insel Sumbawa, der im Jahr 1816 auf der nördlichen Erdhalbkugel eine kleine Eiszeit auslöste. Und sie würde wesentlich länger andauern, wie Modellrechnungen zeigen. Wird eine Wasserstoffbombe gezündet, entfacht sie großflächig rund um den Explosionsort ein alles vernichtendes Feuer. Bei einem Atomkrieg zwischen Russland und den USA wären hunderte Großstädte auf der Nordhalbkugel gleichzeitig von einem Flammenmeer bedeckt. Die Brände könnten bis zu 150 Millionen Tonnen Ruß in die Erdatmosphäre schleudern. Sie würde abkühlen wie noch nie. Es wäre ein Kälteschock, wie ihn die Menschheit bisher nicht erlebt hat. With a blast yield of up to 1.2 megatons of TNT, the B-83 is approximately 80 times more powerful than the bomb dropped on Hiroshima, which had a yield of about 15 kilotons. Unter Verwendung aktueller Klimamodelle hat ein internationales Team um die Atmosphärenforscherin Lili Chia von der Rutgers University die verheerenden Hungersnöte simuliert, die ein solcher nuklearer Winter weltweit nach sich ziehen würde. Die Studie knüpft an frühere Untersuchungen an. Seit den 1980er Jahren befassen sich Forschende immer wieder mit den möglichen Folgen eines Nuklearschlags. Nach einem Atomkrieg würde die globale Durchschnittstemperatur um bis zu 8 Grad Celsius abstürzen. In weiten Teilen der Nordhalbkugel wäre es sogar 20 Grad kühler als heute. Zum Vergleich: Während der letzten Eiszeit vor 20.000 Jahren lagen die Temperaturen um etwa 5 Grad Celsius niedriger als heute. Erst rund 10 Jahre nach Ende eines Atomkriegs wäre der meiste Ruß aus der Atmosphäre herabgeregnet. Mindestens so lange bliebe die Erde ein Planet der Kälte und Finsternis. Vor allem in den mittleren Breiten der Nordhalbkugel, von den USA über Europa bis nach China, würde die Landwirtschaft nahezu vollständig zum Erliegen kommen. Ein weiteres Szenarium wäre natürlich der Hungertod. Der jahrelange Nahrungsmangel würde am Ende mehr Opfer fordern als das eigentliche Atominferno. In einem einwöchigen Nuklearkrieg zwischen Russland und den USA würden schätzungsweise 360 Millionen Menschen getötet werden, verbrannt, in Stücke gerissen oder verstrahlt. Grauenhaft genug. Doch mehr als 10-mal so viele Menschen, mehr als 5 Milliarden, würden während eines nuklearen Winters verhungern. Es hat mich überrascht, wie viele Opfer weit entfernt von den Explosionsorten zu erwarten wären, und zwar noch viele Jahre nach einem Atomkrieg. Das sagt Benjamin Boderski vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, PIK, der als Agrarökonom an der Studie beteiligt war. Wie groß ist das Risiko, dass es zu einem solchen Weltuntergang kommt? Ist ein solches Szenario nicht extrem unwahrscheinlich? In den 80er Jahren war die Angst vor einem Atomkrieg für Millionen Menschen gleichbedeutend mit schlimmstmöglichen Albträumen. Mit dem Ende des Kalten Krieges schien die Gefahr mehr und mehr zurückzugehen. Jahr für Jahr verschrotteten Russland und die USA tausende ihrer nuklearen Bomben und Raketen. Und fortan bedrohte eher eine andere menschengemachte Katastrophe die Zivilisation. Die Überhitzung des Planeten, verursacht durch die massenhafte Verbrennung von Kohle, Öl und Gas. Nun aber gibt es Gründe, erneut einen Atomkrieg zu fürchten. Und womöglich sogar mehr als jemals zuvor, wenn man Matthew Bunn folgt, Professor für Sicherheitspolitik an der Harvard University. In den 90er Jahren war er unter US-Präsident Bill Clinton daran beteiligt, die Zahl der russischen und amerikanischen Atomarsenale zu reduzieren. Heute sieht er dunkle Wolken am nuklearen Horizont aufziehen. Die Gefahr eines Atomkriegs, warnte Bunn Ende Juni im Wissenschaftsmagazin Science, sei so groß wie seit der Kuba-Krise 1962 nicht mehr. Damals führte die Stationierung sowjetischer Mittelstreckenraketen auf Kuba beinahe zu einem dritten Weltkrieg. Zum ersten Mal seit 5 Jahrzehnten könnte die Welt nun wieder einen ungehemmten Rüstungswettlauf erleben, schrieb Bunn, und zwar einen komplexeren, an dem mehr Länder beteiligt sind. Genau genommen hat der neue nukleare Rüstungswettlauf längst begonnen. Und im Unterschied zum Kalten Krieg, als sich mit der NATO und dem Warschauer Pakt vor allem 2 hochgerüstete Verteidigungsbündnisse gegenüberstanden, beteiligen sich nun viele Staaten mit unterschiedlichsten Interessen daran. Nordkorea etwa, im Kalten Krieg noch atomwaffenfrei, soll insgesamt über mindestens 50 nukleare Sprengsätze verfügen. Anfang September kündigte Diktator Kim Jong-un an, das Atomwaffenarsenal exponentiell auszubauen. Dazu gehört auch, Trägerraketen mit einer immer größeren Reichweite zu entwickeln. Allein zwischen Januar 2022 und April 2024 führte Nordkorea rund 100 Raketentests durch. Erst vor wenigen Tagen starteten die Militärs eine Interkontinentalrakete. Auch fürchten südkoreanische Geheimdienste, dass Nordkorea derzeit einen Atomwaffentest vorbereitet. Als Reaktion darauf wird in Südkorea über eigene Atomwaffen nachgedacht. Eine große Mehrheit der Bevölkerung ist laut Umfragen angeblich dafür. Es ist möglich, dass unser Land taktische Atomwaffen einführt oder selbst welche baut. Das erklärte Präsident Yoon Suk-yeol im vorigen Jahr. Der Mann kämpft inzwischen um seine Freiheit. Er wollte einen Militärputsch inszenieren und seine amerikanischen Freunde wollten natürlich Atomwaffen in Südkorea stationieren. Das Land hat bereits U-Boot-Raketen entwickelt, die nuklear bewaffnet werden könnten. Und sogar Japan, wo Menschen bis heute an den Folgen der Atombombenabwürfe der USA auf Hiroshima und Nagasaki im August 1945 starben, sieht sich durch Nordkorea bedroht und hätte genügend Plutoniumvorräte für den Bau eigener Kernwaffen. Hoch bleiben die Spannungen zwischen den Atommächten Indien und Pakistan. Die verfeindeten Nachbarn haben ihre Arsenale in den vergangenen 15 Jahren mehr als verdoppelt. Beide Länder besitzen heute jeweils über 170 Kernwaffen. Pro Jahr kommen bis zu 10 Sprengköpfe dazu. Außerdem entwickeln beide Länder neue, landgestützte Raketen. Und sie verfügen über Raketen und Marschflugkörper, die von U-Booten gestartet werden können. Würden Indien und Pakistan Atomwaffen einsetzen, hätte bereits ein Krieg, der auf die von beiden Staaten beanspruchte Kaschmir-Region begrenzt bliebe, dramatische globale Auswirkungen. Laut der Klimastudie in Nature Food würde ein solcher regionaler Atomkrieg dazu führen, dass mehr als 2 Milliarden Menschen aufgrund von Ernteausfällen verhungern würden. Here's a song that I wrote 1967. It's supposed to be about World War I. And then it became the Vietnam War, then it became the World War, and the World War, and the fucking war keeps fucking going on. So here's a song that's from my heart to make people think, please, let's stop this bullshit and get back to diplomacy, please. He blesses the boys as they stand in line. The smell of gun grease and their bayonets, they shine. He's there to help them all that he can. To make them feel wanted, he's a good holy man. Coming fight. Soon there'll be blood and many will die. Mothers and fathers back home they will cry. They move down the line, but he's still behind and he'll meditate. But it won't stop the bleeding or ease the hate. As the young men move out into the battle zone, he feels good. With God, you're never alone. He feels so tired and he lays on his bed. Hope the men will find courage in the words that he said. Never. مرحبا بكم في برنامج نيمانسلاند. كنتمنوا هذا البرنامج يعجبكم. نيمانسلاند صوت الحرية. You're soldiers of God, you must understand. The fate of your country is in your young hands. May God give you strength, do your job real well. If it all was worth it, only time it will tell. In the morning they return with tears in their eyes. The stench of death drifts up to the skies. A young soldier so ill looks at the sky bright, remembers the words, "Thou shalt not kill." Hello to everybody out there. You're listening to Niemann's Land, 91.4 FM Contrabanda, Barcelona, a free voice in a world of little freedom. Auch China bereitet sich auf den Einsatz von Nuklearwaffen vor, etwa in einem möglichen Konflikt um Taiwan. Das Land hat in den vergangenen Jahren stärker atomar aufgerüstet als jedes andere, und zwar schneller als von US-Geheimdiensten erwartet. China verfügt schätzungsweise über 500 atomare Sprengköpfe. Bis zum Ende des Jahrzehnts könnte sich die Zahl auf 1000 verdoppeln. Die Anzahl der Nuklearwaffen ist von außen schwer zu zählen, aber aktuelle Satellitenbilder zeigen, dass bereits hunderte neue Raketensilos gegraben wurden, wie es sie auch in den USA und in Russland gibt. Bunkerhafte Betonschächte, die als Startvorrichtung für Interkontinentalraketen dienen. Im vorigen Jahr war es in Gesprächen zwischen den USA und China ein Thema, wie sich ein versehentlich ausgelöster Atomkrieg verhindern ließe. Dabei ging es unter anderem darum, Raketentests anzukündigen oder Hotlines für eine ständige, schnelle Krisenkommunikation einzurichten. Im Kalten Krieg bekannt als rotes Telefon. Doch China brach die Verhandlungen ab, nachdem die USA erneut Waffen an Taiwan geliefert hatten. Eine Einladung der Amerikaner zu Gesprächen über einen Rüstungskontrollvertrag hat Peking ausgeschlagen. Es scheint, als wollte Präsident Xi Jinping bei der Menge der Atomwaffen erst einmal mit den USA und Russland gleichziehen. Noch immer verfügen diese beiden Atomsupermächte des Kalten Krieges über knapp 90% der weltweiten Kernwaffenbestände. Jedes der beiden Länder besitzt mehr als 5000 Atombomben, deren Zerstörungskraft zusammengenommen mehr als 50.000 Hiroshima-Bomben entspricht. Allerdings sind die meisten dieser Kernwaffen derzeit eingelagert und nach wie vor werden pro Jahr einige Dutzend verschrottet. Die Amerikaner etwa zerlegen die Sprengköpfe unter anderem in der Atomwaffenfabrik Pantex Plant bei Amarillo in Texas. Der New START-Vertrag, dem Russland und die USA 2010 zugestimmt haben, erlaubt beiden Nationen nur noch eine Stationierung von höchstens 1550 einsatzbereiten Atomsprengsätzen auf Interkontinentalraketen, U-Booten und Langstreckenbombern. Doch dieses einzige noch bestehende Abrüstungsabkommen zwischen den USA und Russland läuft im Februar 2026 aus. Bereits Anfang vorigen Jahres kündigte Russlands Präsident Wladimir Putin an, den Vertrag auszusetzen. Gegenseitige Inspektionen und Austausch von Informationen gibt es seither nicht mehr. Immerhin will sich das Land vorerst weiter an die Obergrenze von 1550 Atomwaffen halten. Doch eine Verlängerung des Abkommens ist unwahrscheinlich. Niemandsland. Wegen seiner Militärausgaben im Ukraine-Krieg dürfte Russland zwar kaum in der Lage sein, rasch viele neue Bomben herzustellen, aber mehr als 1000 seiner eigentlich ausgemusterten Sprengköpfe ließen sich wieder scharf machen und auf bestehende Interkontinentalraketen montieren. Auf diese Weise könnte sich die Zahl der einsatzbereiten Kernwaffen nahezu verdoppeln. Du bist, was du hörst. Ähnliche Überlegungen gibt es auch in den Vereinigten Staaten. Einflussreiche Stimmen in Politik und beim Militär wollen sich von den Fesseln des noch gültigen Abrüstungsvertrags befreien, auch um auf die atomare Aufrüstung in China reagieren zu können. Ende August enthüllte die New York Times eine neue Nuklearstrategie, die US-Präsident Joe Biden im März genehmigt habe. Die US-Streitkräfte sollen sich demnach neben der Abschreckung von Russland auch auf künftige nukleare Konflikte mit China und Nordkorea vorbereiten. Der Präsident hat kürzlich aktualisierte Richtlinien zum Einsatz von Atomwaffen herausgegeben, um mehreren nuklear bewaffneten Gegnern Rechnung zu tragen, so der Nuklearexperte Vipin Narang, der bis vor kurzem im US-Verteidigungsministerium diente. Insbesondere werden nun die erhebliche Zunahme der Größe und Vielfalt des chinesischen Atomarsenals berücksichtigt. Die Experten des noch amtierenden Präsidenten Biden gehen davon aus, dass der Strategiewechsel mit den vorhandenen Atomwaffen zu leisten sei. Konservative Sicherheitsexperten fordern hingegen, die Zahl der einsatzbereiten Atombomben auf 3500 zu erhöhen, um Russland und China gleichzeitig abzuschrecken. Dabei würden bereits die vorhandenen Massenvernichtungswaffen mehrfach ausreichen, um große Teile der Erde unbewohnbar zu machen. Und zudem haben die Amerikaner längst damit begonnen, ihre nuklear einsetzbaren Waffen aufwendig zu modernisieren. So sollen die bisherigen Interkontinentalraketen durch 400 neue Raketen namens Sentinel ersetzt werden, die U-Boote durch 12 Fahrzeuge der neuen Columbia-Klasse und die Flugzeuge durch 100 Tarnkappenbomber vom Typ B-21 Raider. Außerdem werden neue Marschflugkörper und Sprengköpfe entwickelt. Das irrwitzige Programm könnte bis zu 2 Billionen Dollar kosten. Viele Milliarden kosten die Abwehrsysteme, die feindliche Interkontinentalraketen abschießen und dadurch die Atomzünder zerstören sollen, bevor diese ihre Ziele erreichen. Doch trotz des riesigen Aufwands, den die Amerikaner seit Jahren treiben, ist ein lückenloser Schutzschild nicht möglich. Bestenfalls ein begrenzter Angriff mit wenigen Dutzend Raketen, etwa aus Nordkorea, ließe sich abwehren. Würde die Atommacht Russland ihr geballtes Arsenal an Interkontinentalraketen auf die Vereinigten Staaten abfeuern, könnte die Raketenabwehr kaum etwas ausrichten. Zudem lässt Präsident Putin spezielle Nuklearwaffen entwickeln, welche die amerikanischen Abwehrsysteme austricksen sollen. Anfang September bekannt gewordene Satellitenbilder zeigen angebliche Abschussrampen für den atomar angetriebenen Marschflugkörper 9M730 Burevestnik, Sturmvogel, der so lange in der Luft bleiben soll, bis er eine Lücke in der Flugabwehr findet. Gebaut werden auch neue Interkontinentalraketen vom Typ Sarmat, die angeblich 15 Sprengköpfe gleichzeitig an ihr Ziel bringen können, was die Abwehr ebenfalls überfordern würde. Als riskant könnten sich sogenannte Mini-Atombomben mit geringerer Sprengkraft erweisen. Die Amerikaner haben solche kleineren Atomwaffen vom Typ W-76-2 bereits auf U-Booten stationiert. Auch Russland verfügt über solche taktischen Nuklearwaffen. Wegen ihrer begrenzten Zerstörungskraft und höheren Zielgenauigkeit, so die Logik der Militärs, können Mini-Nukes in konventionellen Kämpfen eingesetzt werden, ohne dass dadurch der Dritte Weltkrieg entfacht wird, was die Versuchung erhöhen könnte, sie tatsächlich zu zünden. Doch das ist ein riskantes Pokerspiel. Niemand weiß, ob sich der Einsatz von Atomwaffen wirklich begrenzen lässt. Entscheidungsträger glauben oft, eine Situation besser unter Kontrolle zu haben, als dies tatsächlich der Fall ist, warnt Sicherheitsexpertin Sharon Weiner von der Princeton University, die im Atomwaffenlabor in Los Alamos arbeitete und den US-Kongress beraten hat. Nur wenige von ihnen scheinen zu wissen, wie leicht ein Konflikt eskalieren kann. Die Gefahr eines Atomkriegs ist so groß, dass wir sie nicht länger hinnehmen sollten. Wie besorgt einige Staatenlenker selbst sind, zeigt ein Vorfall aus dem Herbst 2022, über den die New York Times kürzlich berichtet hat. Damals trieb die ukrainische Gegenoffensive die russischen Angreifer in die Enge. Die amerikanischen Geheimdienste werteten abgehörte Gespräche von russischen Militärs aus, wonach Putin bereits Vorbereitungen treffen ließ, in der Ukraine eine kleine Atombombe zu zünden. Die CIA taxierte das Risiko angeblich auf 50%, sollte es der Ukraine gelingen, die Krim zurückzuerobern. Regierungsbeamte hätten darüber beraten, wie auf einen derartigen Tabubruch zu reagieren sei, hieß es in der New York Times. Mindestens ein harter Gegenschlag mit konventionellen Waffen sei dann unerlässlich, habe die einhellige Meinung gelautet. Etwa die Zerstörung einer russischen Raketenabschussrampe. Aber wie hätte Putin dann wiederum darauf reagiert? Niemand will mutwillig einen Atomkrieg anfangen, das sagt Moritz Kütt, der ist Physiker und Kernwaffenexperte am Friedensforschungsinstitut der Universität Hamburg. Aber in der derzeit aufgeheizten Weltlage könnten Missverständnisse auftreten, die einen Dominoeffekt auslösen, den man nicht mehr rechtzeitig zum Stoppen kriegt. Auch ohne internationale Krisen bestehe immer das Risiko, dass ein Atomkrieg aus Versehen ausbricht, erklärt Sicherheitsforscherin Weiner. An jedem beliebigen Tag können Radarsensoren und Überwachungssysteme harmlose Objekte fälschlicherweise als Bedrohung erkennen. Die Geschichte lehrt uns, dass es hunderte solcher Fehler gegeben hat und wahrscheinlich noch viel mehr, die geheim sind. Am Ende liegt das Schicksal der Welt in der Hand von alten Männern, wie dem Kreml-Diktator Putin 72 oder Chinas Staatschef Xi 71 oder Joe Biden 80. Solche Staatsoberhäupter entscheiden allein über den Einsatz von Atomwaffen, sagt Friedensforscher Kütt. Und niemand kann vorhersagen, in welcher geistigen Verfassung sie sich morgen oder übermorgen befinden. Bei beiden weiß man es mittlerweile, der Typ ist senil. Zynisch, aber wahr. Anders als in den schlimmsten Dystopien vermutet, würde ein Atomkrieg voraussichtlich nicht zur Selbstausrottung der Menschheit führen, wie eine neuere Studie in der Fachzeitschrift Risk Analysis zeigt. Es würde Nischen geben, wo Menschen noch überleben könnten. Vergleichsweise gute Chancen bieten Inselstaaten auf der Südhalbkugel. Sie sind von großen Wassermassen umgeben, die den Temperatursturz abmildern. Vor allem Australien wäre in einem nuklearen Winter imstande, ausreichend Lebensmittel für seine Bevölkerung zu produzieren. Erstaunlicherweise existiert sogar hoch im Norden ein Fleckchen Erde, auf dem Menschen den Weltuntergang abwarten könnten. Island. Dort gibt es einheimische Energie im Überfluss, gewonnen aus Wasserkraft und Erdwärme, das Land gilt als autark. Und auch die dramatischen Rückgänge in der Landwirtschaft könnten die Isländer kompensieren, indem sie noch mehr Kabeljau, Lachs und Hering essen. bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Alle Philosophen haben bis jetzt immer nur interpretiert. Die ganze Welt interpretiert. Aber man muss sie verändern. Jetzt. Stehen bleiben! Sie sind der größte materialistische Denker unserer Zeit. Gütiger Himmel, wach auf! Wir sind dabei zu gewinnen! Queste fiore del partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Queste fiore del partigiano, morto per la libertà. Queste fiore del partigiano, morto per la libertà. Niemandsland és una veu lliure en un món no tan lliure, encara. Des de 1998 a les ones. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod, die Tragödie des spanischen Bürgerkrieges, Folge 286. Spanienkämpferinnen, vierter Teil. Pueblo de España en pie, mujeres, defended la vida de vuestros hijos, defended la libertad de vuestros hombres. Todos los sacrificios imaginables. Ausländische Frauen im Spanischen Bürgerkrieg 1936 bis 1939. Reiseziel: internationale Brigaden. Frauen aus aller Welt machen sich auf den Weg. Wer sie waren, warum sie gingen. Anders als manche Milizionärinnen der ersten Stunde, die sich bei Ausbruch des Aufstands schon vor Ort befunden hatten, mussten sie eine lange, oft gefahrvolle und mühsame Anreise auf sich nehmen. Was bewog Frauen aus aller Welt, sich bei den internationalen Brigaden zu melden und in einen Krieg zu reisen, der sie eigentlich gar nichts anging? Zum Beispiel die Studentin aus Wien, Dora Quinton, war schon in der Mittelschule bei den sozialistischen Mitschülern aktiv. Obwohl ihre jüdische kleinbürgerliche Familie in sehr bescheidenen Verhältnissen lebte, konnte die Tochter maturieren und anschließend Deutsch und Romanistik studieren. An der Universität war Quinton zunächst Mitglied der Revolutionären Sozialisten, wechselte 1934 ihrem später ersten Ehemann, Hans Kaiser folgend, zu den Kommunisten. Die antisemitische Agitation an der Universität nahm zu und Dora Quinton verlor zunehmend die Lust am Studieren. Bei Ausbruch des Spanischen Bürgerkriegs wurde ihr klar, dass ich meine Jugend in Österreich nicht zu Ende leben werde. Entweder ich muss weg, verschwinden oder ich gehe drauf. Quinton, damals schon verheiratete Kaiser, und ihr Mann meldeten sich sofort als Freiwillige. Später meinte sie, dass sie ohne ihren Mann vielleicht nicht gegangen wäre. Tatsächlich hätte sie fast in Österreich bleiben müssen, weil sie als Deutsch- und Französisch-Studentin keine für den Krieg nützliche Ausbildung gehabt hatte. Daraufhin organisierten wir schnell einen Schwesternkurs, da außer mir auch noch einige andere Interesse daran zeigten. Nach diesem Schnellkurs, den ein paar junge Ärzte hielten, durfte Quinton schließlich fahren. Oder die Krankenschwester aus New York. Die US-Amerikanerin Esther Silverstein stammte aus einer russisch-jüdischen Einwandererfamilie. Die Eltern waren zu arm, um ihr eine Ausbildung zur Ärztin zu ermöglichen. So wurde sie Krankenschwester. Die Familie war zwar nicht politisch aktiv, war sich aber der herrschenden sozialen Missstände sehr bewusst. Nach dem Militärputsch in Spanien bestand für Esther kein Zweifel, was zu tun sei. In einem Interview erzählte sie später: »Ich wusste, warum ich mich freiwillig für Spanien meldete. Erstens hatte ich von Anfang an das ganze Thema der jüdischen Frage in Deutschland verfolgt. Ich wusste von den Verfolgungen und was in Europa passierte. Zweitens war ich eine überzeugte Antifaschistin, so wie es jeder Jude war, den ich kannte. Drittens war ich Kommunistin.« Oder die Wiener Ärztin in der Wahlheimat Paris. Die Wiener Ärztin Fritzi Brauner ging im Jahr 1936 mit ihrem Mann Alfred Brauner aus politischen Gründen in seine Heimat Frankreich. In Paris erfuhr Fritzi Brauner, die mit ihrer Heirat die französische Staatsbürgerschaft gewählt hatte, über Kollegen von der Gründung eines Hilfskomitees für Spanien, das medizinisches Personal suchte. Das Gewimmel im Büro des Komitees gefiel der jungen Ärztin. Es herrschte dort mehr guter Wille als Ordnung und ein buntes Durcheinander interessanter Leute, die sich in den kleinen Raum drängten. Sie kamen aus aller Herren Länder, um nach Spanien zu fahren. Es waren vor allem junge Menschen, riesige Amerikaner und kleine Südländer, Schwarze und Weiße und sogar Chinesen, dazu das Durcheinander der Sprachen. Sie stellte den Antrag auf Aufnahme und besprach sich erst danach mit ihrem Mann, der gerade seinen Militärdienst in Frankreich leistete. Alfred Brauner ermutigte seine Frau und die noch relativ unerfahrene Ärztin war entschlossen, wenn nötig auch als Krankenschwester nach Spanien zu gehen. Erst 50 Jahre später, so schreibt sie selbst, dachte sie über ihre tieferen Beweggründe für diesen Entschluss nach. Ein Grund sei sicher gewesen, dass sie die Zeit des Alleinseins füllen wollte, während ihr Mann beim Militär war. Aber vor allem jedoch wusste ich, was ein Sieg der Generale bedeuten würde, hatte ich doch während meines Medizinstudiums in Wien miterlebt, wie der österreichische Faschismus die Sozialdemokratische Partei militärisch vernichtete. Mehrere Freunde hatten ihr Leben gelassen. Ausschlaggebend war jedoch, was mir erst heute richtig klar ist, dass ich als eine der wenigen Frauen, die den Arztberuf ergriffen hatten, um Gleichberechtigung kämpfte, da vor allem im damaligen Frankreich Frauen als Menschen zweiter Klasse betrachtet wurden. Während es in der Welt Umwälzungen gab, die mir Wendepunkte der Geschichte zu sein schienen, wollte ich als 25-jährige junge Frau nicht abseits stehen, sondern helfend in meinem Beruf tätig sein. Der Internationale Sanitätsdienst in Paris gab ihrem Antrag statt. Oder die deutsche KP-Mitarbeiterin im Pariser Exil. Der erste Lesestoff der kleinen Käthe Weber war die Kinderbeilage der von Clara Zetkin herausgegebenen SPD-Frauenzeitschrift Gleichheit, Lieblingslektüre ihrer Mutter. Ein paar Jahre später musste die Kölnerin ihre erste Lehrstelle als Verkäuferin aufgeben, weil sie für die Mitgliedschaft in der sozialistischen Arbeiterjugend und in den freien Gewerkschaften agitiert hatte. Bei der Kölner Arbeiterjugend lernte sie Franz Dahlem kennen, den sie 1919 heiratete. 1921 wurde Franz Dahlem kommunistischer Abgeordneter im Preußischen Landtag. In den folgenden Jahren übte er verschiedene Funktionen für die KPD aus. Das Ehepaar Dahlem zog 1922 nach Berlin. Käthe kümmerte sich um die zwei Kinder, war berufstätig und machte auch noch Parteiarbeit. Sie wurde zur Assistentin ihres Mannes. 1933 wurde die Verfolgung durch die Nazis zu gefährlich. Die Familie emigrierte nach Paris. Franz Dahlem hatte dort eine führende Rolle in der Auslandsleitung der KPD. Seine Frau war seine Sekretärin und übernahm auch Kurierdienste zwischen Paris und Moskau. 1936 wurde Franz Dahlem als Vertreter der Komintern und der KPD nach Spanien gesandt. Käthe Dahlem zog als seine Vertraute und Mitarbeiterin mit. Oder die Hebamme aus London. Ausgerechnet der Katechismusunterricht in der St. Albans Kathedrale bei London machte Patience Darton zur Sozialistin. Dort debattierte der Pfarrer mit seinen Schülern über soziale Themen, was ihm wenig Freunde in der etablierten Gesellschaft, aber viele Anhänger unter Arbeiterjugendlichen brachte. Darton selbst war in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Sie wäre gerne Ärztin geworden, musste aber mit 14 Jahren bereits die Schule verlassen und Geld verdienen. Unter schwierigen Bedingungen schaffte sie es, eine Krankenschwesterschule abzuschließen und anschließend eine Ausbildung zur Hebamme zu machen. Sie wählte die Labour-Partei, war aber kein Mitglied. Warum sie sich als Freiwillige beim englischen Hilfskomitee für Spanien meldete, erzählte sie Ende der 1980er Jahre der deutschen Journalistin Petra Latasta-Tschisch in einem Interview. »Jedenfalls weiß ich nur ein Motiv für meine Idee, den Spaniern helfen zu wollen. Dass ich genug davon hatte, rechtlos zu sein, den Umständen ausgeliefert zu sein. Ich sah, dass die Menschen in meiner Umgebung ebenso rechtlos waren wie ich. Und niemand tat etwas dagegen. Und ich dachte, die Spanier wehren sich zumindest gegen ihr Schicksal.« Jede dieser Frauen hatte ein Bündel von Motiven, um nach Spanien zu gehen. Doch alle handelten aus persönlicher Betroffenheit. Sie wurden selbst verfolgt und diskriminiert. Viele kamen aus armen und unterprivilegierten Familien oder sie hatten krasse, ungerechte Zustände in ihrem beruflichen oder privaten Umfeld erlebt. Diese Sensibilität zieht sich durch die Interviews und Lebenserinnerungen aller Spanienkämpferinnen, egal aus welchem Land sie stammten oder aus welcher Gesellschaftsschicht. Manche waren schon zuvor politisch aktiv, vielleicht sogar in der Illegalität oder im Exil. Andere wollten einfach etwas gegen die Not unternehmen. In Spanien konnten sie das endlich in die Tat umsetzen. Sie kamen, um den Spaniern zu helfen, aber es ging dabei auch um ihre Heimat, um die ganze Welt. Sicherlich schwang dabei so etwas wie Abenteuerlust mit, die Freude daran, dem eigenen Elend zu entkommen. Doch es war den Frauen vollkommen klar, auf welcher Seite sie standen. Eine Gruppe der Schweizer Arbeitersamariter spaltete sich, weil sich ein Teil, darunter eine polnische Ärztin, in das republikanische Volksheer integrieren ließ, während die anderen, darunter zwei Schweizer Krankenschwestern, sich offensichtlich von keiner Seite vereinnahmen lassen wollten und nach Hause zurückkehrten. Doch das war ein Einzelfall. Besonders die Österreicherinnen und Deutschen sahen endlich die Möglichkeit, offen gegen den Faschismus aufzutreten. Für einige Frauen, insbesondere solche mit besserer Schulbildung, wie etwa Fritzi Brauner, spielte ausdrücklich auch der Kampf um Gleichberechtigung und das Bewusstsein als Frau eine Rolle. So verließ etwa auch Brauners Kollegin, die österreichische Kinderärztin Anna Hammermann, 1937 ihr Exil in der Sowjetunion, um in Spanien die Ehre eines Volkes, die Ehre der Frau zu verteidigen, um das Schicksal der spanischen Frauen zu teilen. Ärztinnen und Krankenschwestern stellten ihre Profession in den Dienst der Sache. Andere machten es umgekehrt. Sie wurden aus politischen Gründen zu Krankenschwestern, wie etwa Dora Quinton. Auch in Paris wurden Schnellkurse für den Einsatz von Kommunistinnen in Spanien angeboten. Dort wurden zum Beispiel die Österreicherinnen Gundel Steinmetz, Anna Petschenik und Lisa Gavritsch zu Krankenschwestern ausgebildet. Alle drei waren Mitglieder der KP und hatten aus politischen Gründen bereits vor dem Bürgerkrieg Österreich verlassen. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 286. Eine Niemandsland-Produktion, 2025. Literaturhinweis. Ich verlasse ein Kapitel aus dem Buch »Spanienkämpferinnen« von René Lukschitz, »Ausländische Frauen im Spanischen Bürgerkrieg, 1936 bis 1939«. Veröffentlicht im Lit Verlag GmbH und Co. KG, Wien, 2012. No pasarán. Pasaremos. Gras an einem neuen Morgen will ich auf die Sonne warten. Am Ufer will ich sitzen, wenn die Schwalben überm Wasser jagen. Solange es im Graben quakt, sind die Frösche noch am Leben. Und wenn mich einer fragt, dann will ich sagen, ich war mit dabei gewesen. Tragen will ich, was ich tragen kann, und offen soll mein Wort sein. Und gehen, wohin ich gehen muss, will ich gehen, im Dunkel und im Sonnenschein. Aufrecht will ich stehen können, wenn sie meinen Namen laut verlesen. Mit meinen eigenen Augen sehen und meine eigene Antwort geben. Bis ich wieder weg will, will ich da, wo ich bin, gerne bleiben. Und ohne Furcht und Arg will ich für meine Sache streiten. Ich will mich nicht im ersten Wind von vorne auf die Erde legen. Denn dies ist meine Hoffnung und die will ich bis zum Ende nicht aufgeben. Thank you. Wand. Am Ufer will ich sitzen, wenn die Schwalben überm Wasser jagen. Solange es im Graben quakt, sind die Frösche noch am Leben. Und wenn dich einer fragt, dann kannst du sagen, ich war mit dabei gewesen. Ja. Und wie immer aus der Sendereihe Fremde Podcasts aus Le Monde Diplomatique zwei Hörtexte. Der eine behandelt die Angst der EU vor Donald Trump und der andere betrifft die journalistische Arbeit bzw. die Verhinderung journalistischer Arbeit weltweit. Eine Zusammenfassung der Organisation Reporter ohne Grenzen. Panik in Brüssel. Editor von Benoît Prévy. Der Sieg Donald Trumps bei den US-Wahlen verbreitet Panik unter den Staats- und Regierungschefs Europas. Man fürchtet die Umsetzung seiner Aussagen im Wahlkampf, Stopp der Waffenlieferungen an die Ukraine, Ende des militärischen Schutzschirms, Überprüfung der traditionellen Bündnisse, aggressiver Protektionismus. Diese Maßnahmen würden die nach dem Zweiten Weltkrieg errichtete internationale Ordnung durcheinanderbringen, und darauf ist die EU nicht vorbereitet. Deshalb beschwören die politisch Verantwortlichen ihre Einigkeit. Wir haben gezeigt, dass Europa Verantwortung übernehmen kann, indem es zusammensteht, erklärte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, und der französische Präsident Emmanuel Macron verkündete ein einigeres, stärkeres und souveräneres Europa dank strategischer Autonomie. Schöne Worte, denen aber niemand mehr wirklich Glauben schenkt. Zum einen, weil solche Versprechen bereits bei vielen Gelegenheiten gemacht wurden, beim Fall der Berliner Mauer, bei der US-Intervention im Irak, in der Finanzkrise von 2008-2009, zu Beginn von Trumps erster Amtszeit, ohne dass sich am Vasallenstatus Europas gegenüber den USA irgendetwas geändert hätte. Zum anderen, weil die Europäer gar nicht über die Mittel dafür verfügen. Würde Washington seine Unterstützung für die Ukraine einstellen oder auch nur verringern, wären sie nicht in der Lage, die Lücke zu füllen. Aus einer jahrzehntelangen Abhängigkeit vom US-Militärkomplex mit seinem Know-how, seinen Waffensystemen, seiner logistischen Infrastruktur, seinen Geheimdiensten und Produktionskapazitäten kommt man eben nicht so leicht heraus. Der Ukraine wird dann nichts anderes übrig bleiben, als die Bedingungen eines zwischen den USA und Russland ausgehandelten Friedens zu akzeptieren, der voraussichtlich mit Gebietsverlusten einhergehen wird. Für die europäischen Staatschefs, die so viel Geld und politische Glaubwürdigkeit in einen ukrainischen Sieg als einzig möglichen Kriegsausgang investiert haben, wäre das eine saftige Ohrfeige. Deshalb versuchen sie verzweifelt, Trump davon abzubringen, dass er seine Drohungen wahrmacht, indem sie ihm anbieten, was er sich wünscht. Sei es, dass Ursula von der Leyen mehr Gaskäufe aus den USA in Aussicht stellt, sei es, dass Annalena Baerbock den deutschen Verteidigungshaushalt auf über 2% des BIP erhöhen will, oder dass die neue EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas eine härtere Gangart gegenüber China fordert. Zudem kann man auf Einigkeit nicht zählen. Die Europäer haben sich als unfähig erwiesen, nach dem Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu mit einiger und starker Stimme zu sprechen. Österreich, Ungarn und Tschechien lehnten die Gerichtsentscheidung ab, Belgien, Irland und Spanien unterstützten sie, Frankreich und Deutschland eierten herum und erklärten, sie würden sie zur Kenntnis nehmen und prüfen. Abgesehen von der deutschen Staatsräson liegt das Dilemma darin, entweder den USA gefällig zu sein oder die internationale Gerichtsbarkeit zu respektieren. Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Meldungen des Monats der Reporter ohne Grenzen. In Indien geht die Hetze gegen die Journalistin Rana Ayub weiter. Die Kolumnistin der Washington Post wird seit Jahren im Netz angegriffen und bedroht. Anfang November wurde ihre Telefonnummer auf der Plattform X verbreitet. Daraufhin erhielt Ayub mehr als 200 Anrufe und Nachrichten mit oft obszönem Inhalt. In sozialen Netzwerken zirkulierte ein Deepfake-Porno-Video mit ihrem Bild. Der Angriff auf X geht vom Account H-Phobia Watch aus, der unter dem Pseudonym Hindutva Night betrieben wird. Ein Faktencheck-Portal hat ermittelt, dass der Administrator des Accounts zuvor für die sozialen Netzwerke der regierenden Bharatiya Janata Party BJP tätig war. Hasskampagnen gegen Journalistinnen und Journalisten bis hin zu Mordaufrufen sind in Indien alltäglich und werden von Trollarmeen aus dem Umfeld der hindu-nationalistischen Regierung Modi befeuert. In Israel hat die Netanyahu-Regierung am 24. November zwei Gesetzentwürfen zugestimmt, die es ihr erlauben soll, gegen Medienberichte vorzugehen, die sich kritisch zu Themen der nationalen Sicherheitslage äußert. Zudem stimmte das Kabinett einstimmig für einen Vorschlag von Kommunikationsminister Shlomo Karhi, der ein Hardliner von Netanyahus Likud-Partei ist. Demnach wird den Regierungsstellen jedweder Kontakt mit der Tageszeitung Haaretz untersagt. Zudem darf keine staatliche Stelle künftig Anzeigen in der Zeitung platzieren, was eine ökonomische Diskriminierung darstellt. Die Berichterstattung der Haaretz gilt in Regierungskreisen als Nestbeschmutzung, weil die Zeitung, anders als die meisten israelischen Medien, die Kriegsführung des israelischen Militärs in Gaza und die von rechtsradikalen Ministern gesteuerte Besatzungspolitik im Westjordanland deutlich kritisiert. In Deutschland klagen Medienschaffende über ein Klima der Angst und der Selbstzensur. Viele von ihnen geben gegenüber Reporter ohne Grenzen, ROG, an, dass sie in ihren Redaktionen die Pressefreiheit, speziell im Hinblick auf die Berichterstattung über den Gazakrieg, gefährdet sehen. Es wird berichtet, dass Vorgesetzte immer wieder Vorschläge von kritischen Berichten über die israelische Kriegsführung ablehnen. Wenn es sachliche Recherchen bis zur Veröffentlichung schafften, werde ihnen häufig eine prominente Platzierung verweigert. Zudem kämen häufig Anweisungen, wonach konkrete Formulierungen zu verwenden oder zu vermeiden seien. Nach Recherchen von ROG haben die Reibungen zwischen Medienhäusern und ihren Mitarbeitenden im laufenden Jahr auffallend zugenommen, was vor allem auf Kontroversen rund um Nahostberichterstattung zurückzuführen ist. Vor allem JournalistInnen mit Migrationshintergrund beklagen, die fehlende Diversität in den Redaktionen habe zur Folge, dass eine ausgewogene Berichterstattung häufig nicht möglich sei. Einige Betroffene schildern, wie ihre Angst, als antisemitisch abgestempelt zu werden, zu einer Verunsicherung bei der Themenwahl führe. Manche berichten, dass sie sich aus Angst vor Jobverlust oder gesellschaftlicher Ächtung selbst zensieren. Ich war König, herrlich war mein Land, von den Bergen bis zum Küstensand. Es war Frieden und es schlief die Stadt, doch wir Menschen hatten Frieden satt. Wir schrien im Schlaf, des Nachts ein Kind, das Teufel vor der Türe sind. Jetzt sind sie wieder, jetzt sind die Teufel wieder da. Jetzt sind sie wieder, jetzt sind die Teufel wieder da. Durch die Gärten strich der Duft der Nacht und ein Pärchen lag sich liegen wach. Durch die Binsen ging ein weiser Wind, doch wir Menschen sind im Dunkeln blind. Schrie im Schlaf des Nachts ein Kind, das Teufel vor der Türe sehen. Jetzt sind sie wieder, jetzt sind die Teufel wieder da. Jetzt sind sie wieder, jetzt sind die Teufel wieder da. Die Katastrophen und gemischten Meldungen im heutigen Niemandsland für die ersten Januarwochen vom 6. bis zum 20. Januar 2025. Da sagen die einen bürgerkriegsähnliche Zustände, die anderen sagen, naja, die jungen Leute wollen sich doch nur vergnügen. Nach der Silvesternacht in Berlin gibt es eine heftige Debatte um ein Böllerverbot. Und diese Debatte gibt es schon seit vielen Jahren. Nicht nur Politiker, so schreibt die Berliner Zeitung, positionieren sich zur Frage des privaten Silvesterfeuerwerks. Auch Schauspielerinnen wie Marie Nasemann und Katja Riemann haben eine klare Haltung. Es ist jedes Jahr das gleiche Spiel. Ein paar Tage vor und ein paar Tage nach Silvester wird über ein Böllerverbot diskutiert. Den Rest des Jahres wird das Thema dann lieber wegignoriert, um dann erst wieder hervorgeholt zu werden, wenn die schweren Schäden und die Böllertoten bilanziert werden. In diesem Jahr haben besonders die sogenannten Kugelbomben Angst und Schrecken verbreitet. Die Debatte darum nimmt aktuell noch Fahrt auf. Dabei gehen Kritiker des alljährlichen Silvesterexzesses ja schon längst viel weiter. Die Berliner Grünen haben sich gerade für ein bundesweites Verkaufsverbot für Böller ausgesprochen. Sprengstoff gehört in die Hände von Profis und nicht von alkoholisierten Feierwütigen, so der grünen Innenpolitiker Wassily Franco. Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner möchte stattdessen lieber das Waffenrecht verschärfen. Ein generelles Böllerverbot lehnt er ab. Im Gegensatz zu etlichen Promis, die auch in diesem Jahr wieder ihre Social-Media-Reichweite nutzten, um für die Abschaffung der Knallerei zu votieren. Dass man dabei den Bogen auch überspannen kann, zeigt die Sprecherin der grünen Jugend, Jette Nietzhardt. Sie hatte am 31. Dezember auf X geschrieben, Männer, die ihre Hand beim Böllern verlieren, können zumindest keine Frauen mehr schlagen. Naja, dafür erntete sie massive Kritik. Auch aus der eigenen Partei. Am darauffolgenden Tag entschuldigte sich Frau Nietzhardt für ihren umstrittenen Silvesterbeitrag, den sie natürlich inzwischen gelöscht hat. Deutlich sachlicher ging Schauspielerin und Model Marie Nasemann bei Instagram vor. Die 35-Jährige, die 2009 in der vierten Staffel von Germany's Next Topmodel den dritten Platz erreichte, verwies auf eine Studie der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft, DOG, an der 85 Augenkliniken teilnehmen. Musik Demnach lag die Gesamtzahl der feuerwerksbedingten Augenverletzungen zum Jahreswechsel 2023/24 bei 781, darunter auch heftige Fälle bis hin zur Erblindung. Und damit rund 300 Betroffenen mehr als in den Jahren vor der Pandemie. In rund 60% der Fälle treffe es unbeteiligte Zuschauer und Passanten und in bis zu 40% Kinder und Jugendliche, die bei schweren Verletzungen lebenslang mit funktionellen und kosmetischen Folgen zu kämpfen haben, so die DOG. Frau Nasemann, deren Vater und Bruder Augenärzte sind, verbreitete diese Zahlen und schrieb dazu: Das ist natürlich hier nur ein Grund, private Feuerwerke ganz zu verbieten und weshalb ich jedes Jahr eine Petition zum Thema unterschreibe. In den Kommentaren diskutierten ihre Follower kontrovers. Darf und kann Gott sei Dank jeder für sich selbst entscheiden, schreibt eine Nutzerin, während andere beteuern, auf Böllern zu verzichten. Ist unserem Kind viel zu laut und ich finde es auch rücksichtslos gegenüber Tieren und Umwelt. So eine oder eine der Stimmen zu diesem Thema Böllern. Die in Berlin lebende Sängerin Katharina Mehrling hat ebenfalls genug von der Knallerei zum Jahresende. Auf Facebook postete sie ein Bild von ihrem Hündchen Greta und schrieb in Hashtags dazu, dass sie den Tieren zuliebe für ein Böllerverbot plädiere. Schauspielerin Katja Riemann schrieb bei Instagram: Zum Symbol einer durchgestrichenen Feuerwerksrakete. So, ihr Lieben, ich verabschiede mich jetzt mal für eine Weile aus der sozialen Netzwerkewelt und wünsche euch ein sanftes Hinübergleiten. Und bitte, bitte, werft keine Knaller. For the sake of our animals. Kann ja gut Englisch, die Frau. Die 61-Jährige gehörte bereits 2023 zu einer Reihe bekannter Persönlichkeiten, die sich zusammen mit der Tierschutzorganisation PETA für ein Verbot privater Silvesterfeuerwerke stark machen. Neben Riemann unterstützten damals auch Christine Sommer und Martin Brambach, Alena Gerber, Kerstin Ott und Marie Amier das Verbot. Auf Elon Musks Plattform X argumentieren Nutzer nach diesem Jahreswechsel vor allem anhand von Zerstörungsbildern aus Berlin für ein Böllerverbot. Der Ingenieurwissenschaftler und Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin, Volker Queschning, twitterte am Neujahrestag nach der Silvester-Schreckensbilanz mit mindestens 5 Toten durch Böller, unzähligen Verletzten, darunter auch Kindern, sowie Angriffen auf Rettungskräfte: Deutschland ist unfähig, verantwortungsbewusst mit privatem Feuerwerk umzugehen. Die einzig sinnvolle Konsequenz wäre ein Böllerverbot. Viele verweisen auf die Zeit der Corona-Pandemie, in der es 2 Silvester hintereinander ein Verkaufsverbot für Feuerwerkskörper gab. Für die Mehrheit der Deutschen wäre es Umfragen zufolge kein Problem gewesen, wenn es dabei geblieben wäre. Wohl aber für die laut Statista Consumer Insights 28% der Befragten, die Böller und Raketen zum Jahreswechsel unbedingt unabdingbar finden. Solange ihnen nachher kein Auge oder keine Hand oder keine Klöte fehlt. Estáis escuchando Contrabanda FM 91.4 en Barcelona. Hallo. Hallo. Wir sind hier bei Goethe und ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern von Niemandsland frohe Weihnachten. Pone una clara en tu vida. Nehmt eine Clara in euer Leben. Kommen wir zum Thema Dritter Weltkrieg und der Werte Westen gegen Russland. Schlachtfeld Ukraine, wo sich die Armeen austoben. Leere Leitung aus Russland ist die Schlagzeile jetzt zu Jahresbeginn. Die Ukraine stoppt Gastransit. Slowakei und Moldau besonders hart betroffen. Die Ukraine hat nach Auslaufen bestehender Verträge, wie angekündigt, am Neujahrsmorgen die Durchleitung russischen Gases in ihre westlichen Nachbarländer eingestellt. Der Kiewer Energieminister, ein Herr German Gulatschenko, sagte, die Entscheidung sei historisch. Es gehe darum, Russland Märkte zu entziehen und finanzielle Verluste zuzufügen. Präsident Volodymyr Zelensky erklärte in seiner Neujahrsbotschaft, es sei nun Schluss damit, dass Russland an ukrainischem Blut Milliarden verdiene. Polens Außenminister Radoslaw Sikorski nannte den Transitstopp einen großen Sieg gegenüber Russland. So ganz vollständig ist der beschworene Sieg des Westens in der Gasfrage nicht. Erstmal zahlen die sich blöd, das heißt, die Konsumenten müssen immer mehr zahlen und Russland ist nach wie vor in der Lage, Gas über die Schwarzmeer-Pipelines Blue Stream und Turkish Stream an die Balkanländer zu liefern. Dramatisch ist dagegen die Energiesituation in Moldau. Das Land bezieht einen Großteil seines Stroms aus einem Gaskraftwerk im abtrünnigen Landesteil Transnistrien. Dort stellte das Heizkraftwerk in der Hauptstadt Tiraspol seinen Betrieb am Mittwoch ein. Die Regierung rief die Bewohner auf, sich warm anzuziehen und die Fenster abzudichten. Moldau könnte Gas aus Rumänien bekommen, es ist aber um ein Mehrfaches teurer. Oder schönes Fracking-Gas, 10-mal so teuer aus den USA. Ähnlich ist die Situation in der Slowakei, wo Regierungschef Robert Fico vor dramatischen Konsequenzen der ukrainischen Entscheidung warnte. Insbesondere ist ein bereits zugesagter Verzicht auf Preiserhöhungen für Gas und Warmwasser jetzt wohl hinfällig. Die Slowakei kann allerdings über Leitungen aus Ungarn und Österreich weiter mit russischem Gas versorgt werden. Mit dem Transitstopp schneidet sich die Ukraine auch ins eigene Fleisch. Sie verliert nach Angaben des Pipeline-Betreibers jährlich etwa eine 500 Millionen Euro an Transitgebühren. Es sei aber mit Hilfe der EU eine Lösung für dieses Problem gefunden worden. Naja klar, die EU zahlt. Soll wohl heißen, die EU zahlt nicht nur für eigenes Gas, sondern ersetzt auch noch der Ukraine die ausfallenden Einnahmen aus dem Transit. Ja, das ist ein Milliardengrab geworden, die Ukraine. Und die Sozialleistungen müssen natürlich gekürzt werden, überall im Westen. Im Wertewesten. Привіт з України. Передаю палкі вітання всім слухачам Німанс Ленд на радіохвилі Контрабанда FM 91.4 Барселона. Für die Situation im Gaza-Krieg fehlen einem mittlerweile wirklich die Worte. Der UN-Bericht ist da. Israels Angriffe auf Krankenhäuser könnten Verbrechen gegen die Menschheit sein. Könnten, heißt es da. Nicht sind. Die drücken sich also sehr, sehr vorsichtig aus. Die Fakten, die den Vorwurf stützen, Israel führe einen genozidalen Krieg in Gaza, verdichten sich. Am 31. Dezember veröffentlichte das UN-Büro des Hochkommissars für Menschenrechte, OHCHR, in Genf einen 23-seitigen detaillierten Bericht über Angriffe der israelischen Streitkräfte auf Krankenhäuser in Gaza. Demnach könnten diese Attacken Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschheit darstellen. Sie hätten das Gesundheitssystem des palästinensischen Gebiets an den Rand des völligen Zusammenbruchs gebracht. Volker Türk, UN-Hochkommissar für Menschenrechte, forderte eine unabhängige, gründliche Untersuchung. Der Österreicher erklärte, als ob die unerbittlichen Bombenangriffe und die katastrophale humanitäre Lage im Gazastreifen nicht genug wären, wurde der einzige Zufluchtsort, in dem sich die Palästinenser sicher fühlen sollten, zu einer Todesfalle. Gemeint sind die Krankenhäuser. Laut dem Bericht wurden demnach in der Zeit zwischen dem 7. Oktober 2023 und dem 30. Juni 2024 mindestens 27 von 38 Kliniken und 12 weitere medizinische Einrichtungen bei 136 Angriffen getroffen. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums habe sich die Zahl der Krankenhausbetten in Gaza um 80% verringert. Etwa 500 Angehörige des medizinischen Personals seien getötet worden. Dieses Ausmaß sei eine direkte Folge der Missachtung internationaler Rechtsstandards. Hinzu komme die willkürliche Blockierung der Lieferung von Nahrungsmitteln, Medikamenten und anderen lebenswichtigen Gütern an die Zivilbevölkerung. Im Bericht heißt es, Israel habe solche Einsätze meist damit begründet, dass Krankenhäuser von der Hamas für militärische Zwecke genutzt worden seien. Dafür seien bislang jedoch keine stichhaltigen Beweise vorgelegt worden. Gezielte Angriffe auf nicht militärisch genutzte Kliniken und unverhältnismäßige Angriffe auf Zivilisten seien aber Kriegsverbrechen. Falls dies Teil einer groß angelegten systematischen Attacke gegen die Zivilbevölkerung sei, könnte es als Verbrechen gegen die Menschheit gewertet werden. Am Montag hatte bereits das Internationale Komitee vom Roten Kreuz erklärt, dass die Gesundheitsversorgung im Norden des Gazastreifens durch die israelische Armee vernichtet worden sei. Die Krankenhäuser seien nicht mehr einsatzfähig. Israel hatte zuletzt am vergangenen Freitag und Sonnabend Angriffe auf das Kamal Adwan Krankenhaus im Norden des Gazastreifens gestartet. Das letzte arbeitende Krankenhaus in dem Gebiet ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation seither nicht mehr funktionsfähig. Die israelische Armee behauptete erneut, dort hätten sich Terroristen versteckt. Bei israelischen Luftangriffen am Neujahrstag auf das Flüchtlingslager Al-Buraij und die Städte Jabalia kamen nach Angaben der palästinensischen Nachrichtenagentur WAFA mindestens 17 Menschen ums Leben. Die Hamas bekannte sich zum Abschuss von 2 Raketen auf Israel in der Neujahrsnacht. Verletzte gab es dabei nicht. Wafa teilte außerdem mit, seit Beginn des Krieges seien in Gaza 45.553 Tote und 108.375 Verletzte gezählt worden. Bereits am Dienstag hatten die palästinensischen Behörden mitgeteilt, dass Israel seit dem 7. Oktober 2023 rund 25.000 Palästinenser, darunter viele Jugendliche und mehr als 1.000 Kinder, inhaftiert habe. 2024 seien 54 Gefangene in der Haft gestorben, die bisher höchste Zahl in einem Jahr seit dem Beginn der Besatzung 1967. Zu diesem Thema Krieg auf die Krankenhäuser und möglicher Genozid schreibt Herr Arnold Schölzel in der Jungen Welt am heutigen 2. Januar einen Kommentar. Der heißt Staatsterror, UN-Bericht zu Gaza. Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte als Institution und die Vereinten Nationen insgesamt sind seit langem bei den Regierungen Israels unbeliebt. Sie verkörpern trotz aller Mängel Rechtsprinzipien, insbesondere den Gleichheitsgrundsatz für Staaten und Individuen. Deren Festschreibung war ein Ergebnis des Kampfes der Anti-Hitler-Koalition, insofern eine antifaschistische Errungenschaft, von der sich die regierenden Zionisten seit Jahrzehnten verabschiedet haben. Israel ist der einzige Staat, der straflos jede UN-Resolution missachten kann, weil und solange er die USA im Rücken hat. Die Freundschaft zwischen Donald Trump und Benjamin Netanyahu dürfte das Einvernehmen steigern. Das sind schlechte Aussichten fürs Völkerrecht, vor allem aber für Palästinenser. Denn der israelische Feldzug gegen Gaza seit Oktober ist genozidal. Der Bericht, den der amtierende UN-Menschenrechtskommissar, der Österreicher Volker Türk, am Silvestertag vorlegte, enthält eine Fülle von akribisch zusammengetragenen Fakten, die den Völkermordvorwurf erhärten. Die massenhafte Ermordung von Patienten, medizinischem Personal und zufluchtsuchenden Zivilisten folgt allein dem Ziel, so viele Palästinenser wie möglich umzubringen, weil sie Palästinenser sind. Die Dokumentation des UN-Menschenrechtsbüros lässt keinen anderen Schluss zu. Die Verrenkungen der Bundesregierung und der Parteien von AfD bis Die Linke, um die Einstufung als Genozid abzuwehren, laufen angesichts des Grauens, das auch dieser Bericht vermittelt, auf Inhumanität, auf Rassismus hinaus. Von doppelten Standards im Hinblick auf den Ukraine-Krieg nicht zu reden. Vom schlechter Netanyahu redet hierzulande niemand. Das sagt so ziemlich alles über die kolonialistisch-rassistische Haltung, die Israel und seine Unterstützer eint. Das wird innerhalb der UN-Mitgliedstaaten registriert und dürfte, anders als in den Jahrzehnten seit der Gründung Israels und dem Besatzungsregime seit 1967, nicht ohne Folgen bleiben. Noch vor wenigen Jahren, nach dem Untergang der Sowjetunion, rückten die USA und ihre willigen Helfer regelmäßig aus, um in einem Krieg nach dem anderen nicht unbotmäßige, sondern bereits potenziell unbotmäßige Staaten zu zertrümmern, vorwiegend im sogenannten globalen Süden. Damit scheint es vorerst vorbei. Mit der Ausnahme des vorläufigen Sieges in Syrien. Türk selbst wies im April im Spiegel darauf hin, dass dem Waffeneinsatz der westliche Impfnationalismus in der Pandemie folgte und zudem die ärmeren Staaten mit dem Klimawandel alleingelassen werden. Die Duldung des israelischen Staatsterrors ist ein Ausdruck des Ungleichheits-, also globalen Unrechtsregimes und besonders gravierend. Das bedeutet Widerstand, auf den der Westen nicht vorbereitet ist. Kolonialistischer Staatsterror ist vor allem kurzsichtig. Das war ein Kommentar von Herrn Arnold Schölzel aus der Jungen Welt vom heutigen 2. Dezember 2025 unter dem Titel Staatsterror. Wir Während die USA bzw. der Westen bzw. die Ukraine den russischen Gastransfer nach dem Westen sperren und die Bürger das alles bezahlen, nämlich die hohen Gastarife aus sogenanntem alternativen Gas aus den Musterdemokratien Katar zum Beispiel, gibt es für die Bürger nur noch einen Ausweg. Sparen, sparen, Gas sparen. Berlin. Die Menschen und Unternehmen in Deutschland haben in dieser Heizperiode bislang deutlich mehr Gas verbraucht als im vergangenen Jahr. Der Gesamtverbrauch stieg nach einer Auswertung der Bundesagentur in den Monaten Oktober bis Dezember um 5,8%, wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe am Dienstag berichteten. Der Präsident der Netzagentur, Herr Klaus Müller, rief die Menschen zu Sparsamkeit auf. Es lohnt sich auf jeden Fall, weiterhin Gas zu sparen und damit den Geldbeutel zu entlasten, sagte er. Schön, also lasst die Heizungen aus, Leute. Im Vergleich zu den Jahren vor Ukraine-Krieg und Energiekrise sind Bürger und Unternehmen allerdings immer noch sparsam. In diesem Winter liegt der Gasverbrauch insgesamt um 9,7% unter dem Durchschnittswert der Jahre 2018 bis 2021. Die Gesamtlage wertet Müller deshalb positiv. Wir sind bisher gut durch die erste Hälfte des Winters gekommen, sagte er. Die Speicher seien mit rund 80% noch gut gefüllt. Niemandsland, Barcelona, Niemandsland, Kontrabanda 91.4 FM. Thema Briefporto in Deutschland. Ich habe leider ein paar persönliche Erfahrungen gemacht. Ich hatte meine Weihnachtsgrüße 2,5 Wochen vor Weihnachten losgeschickt und manche sind noch immer nicht in Deutschland angekommen. Das ist die Deutsche Post. Sie ist heute langsamer als zu Zeiten der Postkutschen und Pferdekuriere, zu Zeiten der Turn- und Taxis. Bonn. Wer in Deutschland einen Brief verschickt, muss dafür ab sofort mehr Geld ausgeben. Das Porto eines normalen bis zu 20 Gramm schweren Briefs, eines Standardbriefs, kostet seit heute 95 Cent und damit 10 Cent mehr als bisher. Andere Sendungsarten verteuern sich ebenfalls. So wird der bis zu 50 Gramm schwere Kompaktbrief 1,10 Euro kosten. Bislang 1 Euro. Und der maximal 500 Gramm schwere Großbrief 1,80 Euro, bislang 1,60 Euro. Das Porto für eine Postkarte beträgt wie beim Standardbrief jetzt 95 Cent. Dieser war mit 70 Cent bislang deutlich günstiger als ein Schreiben im Briefumschlag. Naja, ob die Leute überhaupt noch viele Briefe schreiben, das kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, es sind viel weniger. Die Leute schicken sich WhatsApps und Telegram-Botschaften und den ganzen Schnickschnack auf TikTok. Briefe, besonders mit der Hand geschriebene, werden ja wohl kaum noch verschickt. Ich denk noch manchmal an den Sonntag. Ich war vielleicht 8 Jahre alt. Ich ging mit Vater ins Museum. Da drin war es hundekalt. Er nahm mich unter seinen Mantel und sagte, komm, wir spielen Kamel. Wir starrten kichernd durchs Museum, die Aufsichtstanten. An der verschneiten Haltestelle durfte ich auf seinen Füßen stehen. Ich hielt mich fest an ihn und dachte, vielleicht wird's nie wieder so schön. Bevor wir auseinander gingen, fuhr unsere Klasse noch einmal in einem Barackenferienlager mit einem kleinen See im Tal. Am letzten Abend ein Getuschel. Wir treffen uns am See heute noch. Wir schlichen uns aus den Baracken, die Lehrer sind nicht aufgewacht. Wir schwimmen ein ganz andere Ufer und haben schüchtern angesehen im weißen Mondlicht und ich dachte, vielleicht wird's nie wieder so schön. Hey, hey, vielleicht wird's nie wieder so schön. Bahnsteig lernte ich sie kennen. Sie hatten ihren Zug verpasst. Die 7 polnischen Studenten, heute waren sie bei mir zu Gast. Die Mädchen schmierten ein paar Brote, die Jungen haben Wein besorgt. Und ich hab mir bei meinen Nachbarn Stapeldecken ausgebaut. Wir sangen Dona Nobis Batze, Give Peace a Chance in Penny Lane. Als wir uns fühlten, dachte ich, vielleicht wird's nie wieder so schön. Hey, hey, vielleicht wird's nie wieder so schön. Damals im Zelt mit meiner Freundin, die erste Nacht mit ihr allein. Wir wagten nicht, uns auszuziehen und krochen in den Schlafsack rein. Wir schmiegten uns ganz aneinander. Ich hab nur ihr Gesicht berührt. Als sie schon schlief, hab ich noch immer ihr Atmen wie ein Glück gespürt. Obwohl mir schon die Arme schmerzen, ich dachte nicht dran, mich umzudrehen. Es wurde Morgen und ich dachte, vielleicht wird's nie wieder so schön. Hey, hey. Vielleicht wird sie wieder so schön. Noch manchmal, wenn wir uns umarmten, oft grundlos traurig, grundlos froh. Einmal, als ich ein Mädchen hörte, in einer Kirche irgendwo, als wir klitschnass am Waldrand hockten und ein Regenbogen stand. Und wenn ich Menschen plötzlich mochte, die ich zuvor noch nicht gekannt. Wenn ich's vor Heimweh nicht mehr aushielt, fuhr noch zurück, um dich zu sehen. In vielen Augenblicken dachte ich, vielleicht wird's nie wieder so schön. Hey, hey, vielleicht wird's nie. Benvolguts oients, des de Niemandsland i Ràdio Contrabanda us felicitem el bon Nadal i el feliç any 2025. Un petó a tots. Des del cor de Catalunya, visca el català! Die Barcelona Nachrichten im heutigen Niemandsland für die Wochen vom 6. bis zum 20. Januar 2025. Willkommen zu einem neuen Informationsblock unserer Barcelona-Nachrichten, dem ersten im neuen Jahr 2025. Das alte Jahr ist rum. Es hat mit dem üblichen Getöse und Rummel seinen Geist aufgegeben, um dem neuen Platz zu machen. Und alle wissen es ja längst. Es geht weiter. Der Kampf, die Unterdrückung, der Widerstand, aber auch die Lust auf Veränderungen und Neubeginn. Wir von der Niemandsland-Redaktion heißen alle Hörerinnen und Hörer willkommen im neuen Jahr, dem 28. Niemandsland-Jahr auf Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Thema Kneipensterben in Barcelona. Das 1978 von Casimiro Monte gegründete Lokal Cassi, ein Tempel für die Nachbarn und Anwohner im Bezirk Gracia, direkt unter der Travessera de Dalt, hat Anfang Dezember für immer die Tore zugemacht. Das Cassi war die letzte Bar oder Kneipe, die nicht auf den Massentourismus zugeschnitten war, die auf der Route zum Parc Güell lag. Es gibt Kneipen, die sind für viele wie ein zweites Zuhause. So war das Cassi, schreibt Toni Sust in El Periódico de Catalunya. Und man aß dort wie Gott in Frankreich. Es gibt zu denken, dass trotz des Touristenstroms die große Mehrheit der Kundschaft seit jeher Nachbarn und Anwohner waren. Als Grund für die Schließung der beliebten Kneipe gibt Javier Monte an: Ohne meinen Vater ist es mir unmöglich, weiterzumachen. Javier ist 50, der Vater hat das Rentenalter längst überschritten. Von morgens 7 bis abends 9, 6 Tage die Woche hier in der Kneipe zu arbeiten, ist ohne Papa kein Thema mehr. Ansonsten geht meine Familie dabei zugrunde. Die Kneipe steht jetzt zum Verkauf. Thema das leidige, ewige Intensivtäterproblem. In Barcelona, Hauptstadt des Verbrechens. Präsident Illa hat Anfang Dezember sein Sofortprogramm gegen die hochaktive Intensivtäterszene in der Stadt gestartet. Zusammen mit seinen Concierges und dem Rathaus wurde unter anderem der Einsatz von mehr Richtern für eine schnelle Abstrafung durch beschleunigte Strafverfahren beschlossen. Das Gesetz sieht vor, dass Straftäter, denen wegen ihres Deliktes eine Gefängnisstrafe von mindestens 5 Jahren droht, innerhalb von 15 Tagen abgeurteilt werden müssen. Dass diese Formel bisher nicht funktioniert und die Straftäter alle frei herumlaufen, liegt unter anderem am Fehlen von juristischem Personal, das heißt aus Mangel an Strafrichtern. Die Folgen, so weiß man, sind verheerend. Die Straflosigkeit von vielen zum Teil schweren Straftaten wie Raubüberfällen, Körperverletzungen, Sexualdelikten etc. ermutigt die Intensivtäter, fröhlich weiterzumachen. Die Autorität des Rechtsstaates ist abgeschafft, so sagt der Bürgermeister. Noch in diesem neuen Jahr sollen 6 neue Strafgerichte in Barcelona eröffnet werden. 4 für die Schnellstrafverfahren und 2 für die Durchführung der verhängten Strafen. Thema Preisverleihungen der Generalitat de Catalunya. Die Creus de Sant Jordi, die Sant Jordi-Kreuze, höchste Auszeichnung der katalanischen Landesregierung für verdiente Bürgerinnen und Bürger wegen herausragender Leistungen auf den Gebieten Kunst, Sport und Politik, wurden im Dezember an die folgenden Personen und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens verliehen. Übrigens, der Preis ist vergleichbar mit dem Bundesverdienstkreuz in Deutschland. Die Fußballerin und Weltstar Aitana Bonmatí, der Schauspieler Eduardo Fernández, der Ex-Politiker Lluís Carod Rovira sind hier die prominentesten frischgebackenen Sant Jordi-Kreuzträger und Kreuzträgerinnen. Insgesamt wurde an 20 Personen und 10 Organisationen das Sant Jordi-Kreuz 2024 verliehen. In der Laudatio heißt es: Für die durch ihre Arbeit für Katalonien geleisteten Dienste bei der Verteidigung der katalanischen Identität im zivilen und kulturellen Bereich. Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Barcelona, Stadt der Ausstellungen. Die Ausstellung des Fotografen Sebastião Salgado in den Drassanas Reals de Barcelona, das sind die königlichen Werften, unten am Ende der Ramblas, ein schönes Gebäude übrigens, über Amazonien, ist noch bis zum 20. April diesen Jahres zu sehen. Es handelt sich um 200 zum Teil großformatige Fotos und 7 Filme über bisher noch unberührte Gebiete und Ökosysteme im brasilianischen Amazonasgebiet. Man sieht und erfährt in dieser beeindruckenden Bilderschau viel Nützliches über eines der wichtigsten Gebiete unseres Planeten, dessen Erhalt direkt mit dem Überleben der Menschheit verbunden ist. Der Amazonas ist ein Wassersystem, von dem die gesamte Welt abhängt, erklärte Salgado bei der Ausstellungseröffnung im Dezember vergangenen Jahres. Hundertjahre U-Bahn in Barcelona. Am 30. Dezember 1924 wurde am U-Bahnhof Plaza Catalunya die erste U-Bahnlinie der Stadt eingeweiht bzw. eröffnet. Kaum jemand konnte sich damals vorstellen, wie tiefgreifend diese Form des öffentlichen Nahverkehrs die Mobilität der Menschen in der Stadt verändern und die Anbindung einst entlegener Stadtviertel mit dem Zentrum ermöglichen würden. Damals, 1924, gab es knapp 2 Kilometer Strecke mit 4 U-Bahnhöfen. Heute gibt es 165 U-Bahnhöfe. Das Streckennetz hat eine Weite von 125 Kilometern. 1,5 Millionen Reisetätigkeiten werden täglich im U-Bahn-Netz der Stadt registriert. Im vergangenen Jahr 2024 gab es 465 Millionen Reisetätigkeiten, 25 Millionen mehr als im Vorjahr. Ein neuer Rekord im Jubiläumsjahr der U-Bahn. Und die Stadt will mehr. Laia Bonet, die Segunda de Alcalde, zweite Bürgermeisterin für Urbanismus, Verkehr, Wohnen und Klimaaktionen von Barcelona, jawohl, Urbanismo, Mobilidad, Vivienda y Acción Climática, erklärt gegenüber der Presse, wir beabsichtigen, weiter zu wachsen und alle geplanten Projekte bis 2030 durchzuführen. Bis dahin wird es 350.000 Nutzer täglich mehr geben. Dies dank der Anbindung der neuen Linie 9 von Santa Coloma bis El Prat über Hospitalet. Und die Linie U3 wird ebenfalls bis Esplugas weitergeführt. Gleichermaßen die Linie U1 nach Badalona. Um das 100-jährige Jubiläum der Barcelonaer U-Bahn ordentlich zu feiern, bereiste eine historische Gesellschaft am 30. Dezember die Strecke zwischen Lesseps und Plaza Catalunya. Es waren Schauspieler, die in Kostümen der damaligen Belle Époque gekleidet waren. Wohnhölle Barcelona. Die Angst, keine Wohnung in Barcelona zu finden oder aus derselben wegen den exorbitanten Mieterhöhungen vertrieben zu werden, hat im vergangenen Jahr 2024 stark zugenommen. 28,8% der Bewohner Barcelonas sehen die Wohnungsproblematik als Hauptproblem der Stadt an. Fast auf demselben Level wie das ewige Angstthema Kriminalität. 28,9%. Und 68% aller Befragten erklärten, dass die Wohnsituation äußerst alarmierend sei. 12 Prozentpunkte ist das Thema auf der Sorgenskala in der Statistik innerhalb von 6 Monaten nach oben geschnellt. Dies geht aus einer jüngsten Umfrage hervor, die das Rathaus regelmäßig unter den Bewohnern der Stadt durchführen lässt. 94% der Befragten erklären zudem, dass Barcelona ein ernstes Wohnraumproblem hat. 34,1% aller Bewohner leben zur Miete. 1,3% lebt als Mitbewohner in einer Wohnung. 56% leben in Eigentumswohnungen. 22% von ihnen zahlen noch ihre Hypotheken ab. 33,5% leben schon hypothekenfrei. Und 7,5% der Befragten leben in vererbtem Wohnraum oder als Nutznießer. Us desitjo des de Ràdio Contrabanda, Niemandsland, una ràdio lliure, un feliç i venturós, molt bon any 2025. Barcelona Fun City, Mekka des Tourismus. Barcelona, so melden die Tageszeitungen am Jahresende, erneuert seinen Titel beliebtestes Weihnachtsreiseziel auch im vergangenen Jahr. Hotels, Restaurants, Festsäle, Diskotheken etc. haben sich mit Touristen gefüllt, doch übertreffen die Preise diejenigen vom vergangenen Jahr deutlich. In einigen Luxushotels überschreiten die Preise für ein Spezial-Weihnachtsmenü bereits die 400-Euro-Grenze. Das teuerste Festmenü zu Weihnachten hier in der Stadt, zu Weihnachten und Neujahr, wo die Leute traditionell draußen essen, bot das Luxusrestaurant La Sarte an. 830 Euro. Dort kocht der Chef Paolo Casagrande selbst. So wird Barcelona auch immer mehr zur Stadt und zum Reiseziel der Reichen und Superreichen. Prost und Rülps! Barcelona, Erziehung und Kindheit. Die Kürzungen bei den Fonds der EU zur Verbesserung der Gleichheit im Bildungswesen erreichen jetzt auch die katalanischen Schulen. 1,7 Millionen Euro weniger stehen den als unterprivilegiert bezeichneten Schulen im neuen Jahr 2025 zur Verfügung. Unterprivilegiert will hier heißen, solche Grundschulen, deren Schülerinnen und Schüler sich, wie es offiziell heißt, in verletzbarer sozioökonomischer und sozioedukativer Situation befinden. Es geht also um arme und unterbemittelte Schichten. Ja, es geht hier um die armen Unterschichten. Nachhilfestunden, Ausflüge, Nachmittagsaktivitäten mit ausgebildeten, kompetenten Lehrerinnen und Lehrern, alles das wird nun weiter eingeschränkt. Die Lage ist ernst, denn alle betroffenen Schulen Es sind 752 Grundschulen, Haupt- und Oberschulen in Katalonien haben bereits ihre Lehrpläne und Programme festgelegt für das neue Jahr, wie gratis Englischkurse oder auch Sexualkunde-Workshops. Von den 28,3 Millionen Euro, die im Haushalt des Erziehungs- und Schulministeriums Kataloniens vorgesehen sind, sind 13,7 Millionen regulärer Haushalt. Doch weitere 14,6 Millionen stammen aus dem Europäischen Fonds. Und diese werden jetzt gekürzt. Verbleiben nur noch 12,9 Millionen. Wen betreffen diese Kürzungen in erster Linie? Wir haben es schon gesagt. Dies sind alle jene Schulen, die einen 25%-Anteil von aus armen Elternhäusern stammenden Kindern ausweisen. In Bürokratensprache aus nachgewiesen vulnerablen Situationen. Man vermeidet also immer das Wort arm. Ja, in Deutschland sagt man ja bildungsferne Schichten. Das denken die Leute sich in den Zeitungsredaktionen aus, um eine neue Sprache zu erfinden, die das Schlechte schönredet. Barcelona, teure Stadt. Öffentlicher Nahverkehr und Trinkwasser sind zum Jahresbeginn teurer geworden. Die neuen Tarife für Busse und U-Bahnen wurden im Dezember vom Rathaus beschlossen. Begründung: Sie müssten an die allgemeine Inflationsrate angepasst werden. Auch stünden teure Investitionen und Reparaturarbeiten an den Verkehrsnetzen an. Die TU Usual kostet jetzt 22 Euro, die T Jove 44 und die T Casual 12,55 Euro. Das heißt, eine U-Bahnfahrt, Busfahrt oder Tranviafahrt kostet jetzt 1,25 Euro. Wir als Rentner haben Glück. Wir haben die Tarjeta Rossa, die Rosa-Karte. Da zahlen wir mal gerade 22 Cent für eine U-Bahnfahrt. Beim Wasser haben sich die Tarife zwischen 2,9 und 6,73% erhöht, je nach Einstufung in Haushaltstyp und Verbrauch. Auch die sogenannte Tasa Municipal de Residuos hat sich erhöht. Die ist im Wasserpreis inbegriffen. Haushalte, die nicht mehr als 100 Liter pro Tag verbrauchen, zahlen 2,9% mehr, die darüber liegen 6,72%. Auch die Bestattungsinstitute erhöhen die Preise. Also Leute, sterben wird teurer. Und schließlich auch die Eintrittspreise zum Parkuel und zum Tibidabo-Rummelplatz von 35 auf 39 Euro. Niemandsland. Eine freie Stimme. In einer wenig freien Welt. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Barcelona, Stadt der Balkonproteste. Seit Jahren werden die Balkone der Stadt für die zur Schaustellung ideologischer, politischer oder sportlicher Identitätsbeweise benutzt. Da sieht man Barça-Fahnen hängen, viele Jahre lang die Esteladas der Katalanisten und Separatisten, auch die Rojigualdas der Spanien-über-alles-Fans, sogar argentinische Flaggen sind hier und da zu sehen. Seit 2014 konnte man auf etlichen Balkonen im Stadtteil Eixample ein Leinwandposter mit einem Kindergesicht aufgespannt sehen. Große, in dicken Strichen gezeichnete Kinderaugen blickten uns an. Darunter das englische Fragepronomen why, warum. Wer sich immer noch fragt, was denn dahinter steckt, der soll nun wissen, dass es sich um eine private Aktion der Künstlerin Carme Soler Vendrell handelt. Diese 1944 hier in Barcelona geborene Künstlerin protestiert mit diesen Plakaten gegen die traurige Tatsache, dass Millionen Kinder in Kriegsgebieten leben und aufwachsen müssen. Frau Solis eigener Balkon ist einer der noch 10 verbliebenen Balkone, die das Kindergesichtsplakat aufgehängt haben. Die Buchhandlung Ona in der Calle Pau Claris gehört dazu. Carme Soler ist eine anerkannte Künstlerin und Buchillustratorin. Sie hat unter anderem Bücher von García Márquez oder Mercé Rodoreda illustriert. Eins von 3 Kindern in Katalonien lebt in Armut, wie UNICEF berichtet. Das sind 363.900 Kinder. Wir hätten eine bessere Welt, wenn wir sie mit Kinderaugen betrachten würden, so erklärt Frau Soler. Die Sache der Kinder und ihre Rechte, das ist etwas, was alle Menschen verbindet, sagt die Malerin. Ihr Plakat, obwohl von vielen Balkonen längst verschwunden, tauchte im vergangenen Jahr im Stadion beim Champions League-Spiel der Frauenmannschaft des FC Barça gegen Manchester City auf. Barcelona, Wohnparadies, Immobilien, Haifischbecken. Der Ex-Barca-Spieler Leo Messi hat kürzlich eine neue Immobilienverwaltungsgesellschaft gegründet, eine sogenannte Socimi, deren Präsident er und deren Vizepräsidentin seine Ehefrau Antonella Racuzzo ist. Der Milliardär Messi besitzt eine der Öffentlichkeit wenig bekannte Anzahl an Immobilien, Hotels, Wohnhäusern, Villen etc. In der neuen Messi-Socimi-Gesellschaft Holding ragen vor allem die 6 Hotels der MIM-Kette hervor, die sich in Sitges, auf Ibiza, Mallorca oder in Cadiz befinden. Niemandsland. Seit 1998 im Äther. Auch sei hier das Objekt Edificio Rostauer erwähnt, das Messi seit vielen Jahren hier in der Stadt, in der Calle Urgell, Ecke Rosseo besitzt, direkt am Hospital Klinik. Und nun der Trick der Superreichen mit der Aggruppierung vieler seiner Immobilien in eine einzige Holding ergibt sich das für die Superreichen so lukrative Steuersparmodell der angelsächsischen Welt, die REIT, die Real Estate Investment Trusts. Dieses Modell zahlt nur sage und schreibe 1% Gesellschaftssteuer. Hurra für die superreichen Milliardäre und Großhaie. Ein Versuch von der PSOE-Partei und Sumar, dieses Modell per Gesetz zu kippen und statt 1% die üblichen 25% Gesellschaftssteuer auf diese Art von Immobilien-High-Holding zu erheben, war bereits im Parlament gescheitert. Das superreichen Steuergeschenkmodell wurde 2009 in Spanien eingeführt. Wo Normalbürger, Arbeiter, Angestellte brav ihre Steuern zahlen, damit die Zivilgesellschaft und ihre Strukturen, das heißt Gesundheitssystem, öffentlicher Nahverkehr, Schienennetze, Schulen etc. funktionieren, lachen die Steuerparasiten wie Herr Messi dem Fiskus frech ins Gesicht. Ha ha ha, wir scheißen auf den Staat, wir sind die wahren Anarchisten im Wohnparadies Global Fun City. Neues Thema, Grippewelle in Barcelona. Laut Angaben der Gesundheitsbehörden hat die winterliche Grippeepidemie ihren Höhepunkt noch nicht erreicht und soll in den kommenden 2 bis 3 Wochen weiter zunehmen. Doch jetzt schon sind die Krankenhäuser der Stadt überlastet. So vermeldet das Hospital Klinik Wartezeiten für Patienten von 10 Stunden. Im Hospital del Mar warteten am vergangenen 2. Januar 53 Patientinnen und Patienten mehr als 24 Stunden, ehe sie in die Sprechstunde gelangten und behandelt wurden. Es sei das erste Mal, so Robert Gerry, Leiter der Abteilung Infektionskrankheiten im Hospital del Mar, dass wir seit dem Beginn der Covid-Pandemie 2020 eine solche Situation haben. Auch die Erstbehandlungsstellen CAP informieren, dass es sehr viele Patienten mit Fieber- und Grippesymptomen zu behandeln gibt. Doch da die meisten keinen Test auf SARS-CoV-2 gemacht hatten, wäre es schwer zu sagen, ob es sich bei den meisten Patienten um eine neue Covid-Variante handle. Dennoch gäbe es keinen Grund zur Beunruhigung. Die Zahl der Grippeerkrankten befinde sich auf normalem Niveau und bei den Covid-Varianten halten sich die Erkrankungen im Rahmen, laut Daten des CIVIC, des Sistema de Información per a la Vigilancia de Infecciones a Catalunya, eine Abteilung des regionalen katalanischen Gesundheitsministeriums. Zudem hätten sich nur 51% aller über 70-Jährigen in diesem Winter gegen Grippe impfen lassen. Thema öffentlicher Nahverkehr in Katalonien und Barcelona. Die neue erste Nicht-Independentista-Regierung Kataloniens unter dem Sozialisten Francesc Illa hat die feste Absicht geäußert, die Situation im regionalen Zugverkehr ab diesen Jahres zu verbessern. Man wolle in den kommenden 2 Jahren Millionen in die Verbesserung der Sicherheit und Kommunikation im Regionalverkehr stecken. Besonders die Phänomene Vandalismus in und an den Zügen, ein besseres Informationssystem für die Nutzer und die effektivere Bekämpfung des Kupferkabeldiebstahls stehen auf der Tagesordnung. Gerade durch den Kabelraub kommt es immer wieder zu erheblichen Verspätungen im Nahverkehr. Oft sind stundenlang ganze Strecken betroffen. 42% aller in Spanien getätigten Kabelraubdelikte werden in Katalonien begangen. Waren es im Jahr 2022 70 Fälle von schwerem Kabelklau, so stiegen die Zahlen ein Jahr später, 2023, bereits auf 151 Fälle. Die Provinz Barcelona ist hier mit 105 Fällen leider führend. Drogenhauptstadt Barcelona. Allein in den letzten Monaten des vergangenen Jahres haben Einsatzkräfte der Guardia Civil, der Policía Nacional und der Zollfahndung im Hafen von Barcelona 10 Tonnen Kokain beschlagnahmt, die in Containern versteckt waren. Die Herkunftsländer sind vor allem lateinamerikanische Länder. Die Polizei hat in letzter Zeit ihre Kontrollen verschärft. Es gibt neue Scanner, um die Container zu durchleuchten. Auch die speziell trainierten Spürhunde haben hier ganze Arbeit geleistet. La Unidad Canina. Was die Staatsanwaltschaft alarmiert, ist das ungeheure Anwachsen der illegalen Kokaineinfuhren. Denn wenn man bedenkt, dass nur 2-3% davon entdeckt werden, ist die Situation schon bedenklich. Doch Millionen Koksnasen sind begeistert über den leichten Zugang zum Stoff in der Fun City Barcelona. Und die letzte Meldung betrifft das goldene Visum, wieder ein Triumph der Reichen weltweit. So wird die käufliche Staatsbürgerschaft für Reiche und Investoren aus aller Welt bezeichnet, die sich in Spanien eine Immobilie kaufen, egal ob sie sich dann hier niederlassen oder nicht. Das Boletín Oficial de Estado, Spaniens offizielles Regierungsmeldeblatt, vermeldet, dass Spanien offiziell 22.430 dieser goldenen Visa seit dem Inkrafttreten des neuen Staatsbürgergesetzes 2014 erteilt hat. Die rechte PP-Regierung hatte damals beschlossen, die Superreichen und Investmentfonds zu belohnen. Barcelona, Madrid, Malaga, Alicante und die Balearen sind die Hauptorte, wo sich vor allem reiche Bürger aus Asien, Russland, der Ukraine und Großbritannien nach dem Brexit eine Staatsbürgerschaft plus Immobilie gekauft haben. Führend ist hier Katalonien und Barcelona mit 7.561 reichen Neubürgern aus dem Ausland plus Immobilie. Und noch kurz der Wetterbericht am heutigen 6. Januar. Hier in der Stadt strahlender Sonnenschein, ein Himmel, aber hier und da auch leicht diesige Wölkchen und nicht sehr kalte Temperaturen, so um die 10 Grad. Und zum Schluss der Sendung noch meine Kinoempfehlung im Niemandsland für das neue Jahr. Ein Film, der ist nicht sehr alt. Ich habe noch die letzten Tage des alten Jahres ausgenutzt. Und zwar meine Jahreskarte im Maldá. Die lief ab und dann bin ich noch schnell in dieses kleine, charmante, ein bisschen angeschmuddelte Off-Kino gegangen und habe mir den Film »Wenn der Herbst naht« angesehen. Originaltitel Quand vient l'automne. When fall is coming und Cuando llega el otoño auf Spanisch. Es ist eine Tragikomödie von François Ozon. Der Film mit Hélène Vincent und Josiane Balasco in den Hauptrollen feierte im September 2024 beim San Sebastian International Film Festival seine Premiere und kam Anfang Oktober in die französischen Kinos und dann hier im Herbst in die spanischen Kinos. In Deutschland, glaube ich, Mitte September 2025 in die Kinos gekommen. Kurz, Der Film ist eine sehr gut gemachte, leicht melancholische und sehr dramatische Geschichte. Es geht um Michelle Giraud. Sie genießt mit ihrer langjährigen Freundin Marie-Claude Ferrin ihren Ruhestand in einem charmanten burgundischen Dorf. Die zwei Frauen gehen regelmäßig gemeinsam Kaffee trinken und unternehmen Spaziergänge im Wald, um dort Pilze zu sammeln. Michelle hat einen großen Gemüsegarten und kocht gerne für sich selbst und für andere. Sie freut sich darauf, dass ihr Enkel Lukas die Schulferien mit ihr verbringt. Ihre in Paris lebende Tochter Valerie bringt ihn vorbei, doch die Dinge laufen nicht wie geplant. Valerie erleidet nach dem Essen einer von ihrer Mutter zubereiteten Mahlzeit eine Pilzvergiftung. Sie beschuldigt Michelle, sie habe versucht, sie umzubringen. Wenn Marie-Claude ihren Sohn Vincent im Gefängnis besucht, begleitet Michelle ihre beste Freundin. Nachdem dieser aus dem Gefängnis entlassen wird, lässt ihn Michelle für sich als Gärtner arbeiten. Die Freundinnen waren beide früher Prostituierte, heute Sexarbeiterinnen genannt. Während Vincent ihnen gegenüber eine Art Beschützerinstinkt entwickelt hat, konnte Valerie die zwielichtige Vergangenheit ihrer Mutter nie akzeptieren und entwickelte Scham und Abscheu ihr gegenüber. Und von diesem Gefühl der Scham und des Abscheus lebt eigentlich die ganze Dramaturgie des Films. Es ist trotzdem nicht schmuddelig an dieser Geschichte und es ist alles sehr feinfühlig entwickelt und geschildert und ich kann den Film sehr empfehlen. Der Regisseur ist kein Unbekannter. Im Sommer habe ich mir einen anderen Film von ihm angesehen, Mein fabelhaftes Verbrechen, Mon Crime, und der war wirklich ein Knüller. Ich war begeistert von diesem Film. Ich hatte ihn damals auch besprochen. Doch kommen wir zurück zum Thema, wenn der Herbst kommt. Zu den Kritiken. Von den bei Rotten Tomatoes aufgeführten Kritiken sind alle positiv. Olivia Popp, ich nenne nur eine, schreibt in ihrer Kritik für das Online-Filmmagazin Cineuropa: Trotz seiner oft trostlosen und schwierigen Themen verleihe François Ozon seiner Welt durch die Kameraführung von Jérôme Almeras eine große Menge an gemütlicher Wärme. Von Michels selbstgemachten Mahlzeiten bis hin zu den bunten Blättern, die um ihr Steinhaus mit den roten Fensterläden fallen. Sehr poetisch ausgedrückt. Und das war's für heute. Ich verabschiede mich von allen Hörerinnen und Hörern. Bis in 2 Wochen. Machen Sie es gut. Viel Erfolg, Glück und ja, Liebe, Freundschaft im neuen Jahr 2025. Tschüss.